Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Aus der Suppe, die Gäste kommen! Ja, hallo, ihr Rübenlüschen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernort von und mit Sam Hoppenstedt und Katala Monte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und die wiedergenesene Sam Hoppenstedt. Hallo, meine Stimme ist wieder da. Hi. Hallo. Ja, das ist ja alles sehr erfreulich und wisst ihr, auf was ich mich noch im Moment richtig freue? Auf deine Zulassung als Geschmacksmeister der Kläranlage. Oder auf deine eigene Prüfung als gewaltfreier Hooligan. Völlig falsche Meinung. Ich freue mich einfach nach der superben Länderspielpause auf das Spiel der Fortuna gegen Borussia Mönchengladbach. Das waren zumindest, wenn die Spiele in Düsseldorf stattfanden, immer sehr spannende Partien mit einem ungewissen Ausgang. Ja, das stimmt. Obwohl in den 70er Jahren am alten Gladbacher Bökelberg, da hat Fortuna nicht nur einmal gewonnen. Aber dann war es besser, wenn man sich zu der Zeit kurz nach dem Spiel nicht als Fortuna-Fan outete. Richtig. Damals gab es rund um das Fußballfeld noch keine Zäune. Und so habe ich es einmal erlebt, dass bei einem Fortuna-Sieg in Mönchengladbach direkt nach dem Abpfiff fast die gesamte Mönchengladbacher Anhängerschaft quer über den Platz zu den Fortuna-Anhängern lief. Oh. Ja, um wahrscheinlich mit denen zusammen zu Ja, ehrlich gesagt, war mir dann aus diesen Gründen zu der Zeit im Stadion und auch danach nicht zum Feiern zumute. Und mein Freund Heinz und ich haben geschaut, dass wir schnell und unauffällig aus dem Stadion herauskamen. Ganz schnell. Ja. In solchen Momenten ist es ja auch besser, verräterische Vereinsinsignien unter Verschluss zu halten, beziehungsweise sich schnellstmöglich von Fahnen und Ähnlichem zu trennen. Ganz schnell. Also nutzt dir nur nichts, wenn du im eigenen Stadion von Fortuna-Fans, so ist mir das also in den 70ern auch passiert, für einen Fan von Bayern München gehalten wirst. Und da war ich auch mit meinem Freund Bernd dann unterwegs im Stadion, als wir ruckzuck von einer Männertruppe oder jugendlichen Truppe, ich glaube es waren 7 Stück, umzingelt waren. Oh. Und ehe ich mich versehen hatte, zack, hatte ich schon einen auf die Brille bekommen. Dann hatte ich einen ans Kinn gekriegt und dann lag ich auf der Erde und dann hat man mich, etwas mit den Füßen traktiert. Also das ist wirklich keine Geschichte, die, sag ich mal, heute in den Stadien stattfindet, Gewalt und Ähnliches. Das gab es auch schon in den 70er Jahren. Mhm. Und man sollte manchmal in solchen Situationen ein möglichst unauffälliges Verhalten zeigen. Das kann einem in solchen Situationen ein schöneres Leben bescheren. Ja, unauffällig ist ein Prädikat, das allerdings nicht auf die Musik zutrifft, die ihr jetzt hört, denn jetzt gibt es die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Genau. Und wir fangen heute mal richtig psychedelisch an. Boah, das ist ja meine Musik. As she looks on me. Ja, so etwas habe ich noch nie gehört. Sie schalten jetzt sofort um zur Musik aus Flinger Nord. Aber, Sie werden auch schon nicht bis 1000 zählen, wenn ich das nicht tue. Ja, so weiter! Aber, Strizepski, wo steckt ihr denn wieder? Na, hier am PC, Olle. Apple schreibt gerade an seinem neuen Buch, gnädige Frau. Lass mal sehen, deinen neuen Roman. Verabredung mit einer Klobürste. Herbert, hat das etwas mit mir zu tun? Nee, Olle, das ist nur der Arbeitstitel. In Wirklichkeit geht es um Umweltschutz. Um Umweltschutz? Ja, gnädige Frau, um intelligente Strategien zur Bekämpfung der Erderhitzung. Intelligente Strategien? Wollt ihr etwa alle alten, raffgierigen Milliardäre weltweit um die Ecke bringen? Martha, ich lehne jede Form der Gewalt grundsätzlich ab. Ja, außer auf der Autobahn fährt jemand schneller als du. Martha, das ist Notwehr. Ah? Aber der Klimawandel bedeutet, dass es wärmer wird. Und was hilft dir in Wärme, Martha? Klimaschutz? Viel zu teuer und zu umständlich, gnädige Frau. Martha, man hört doch immer wieder von der sozialen Kälte. Und das ist die Lösung. Soziale Kälte geht ganz einfach und kostet nichts. Wir brauchen also mehr Kündigungen von regulären Arbeitsplätzen, noch mehr Mieterhöhungen, noch mehr Niedriglohnjobs und noch mehr Armut im Alter. Denn hätten wir genug soziale Kälte und könnten damit den Klimawandel quasi neutralisieren. Na, was sagst du nur, Olle? Aber Herbert, damit schaffst du das genaue Gegenteil. Wie? Was? Weil du dadurch für noch mehr Hitze durch viel mehr soziale Brennpunkte sorgst. Immer hast du was zu meckern, Olle. Weil du immer alles durcheinander bringst. So wie gestern beim Bericht über das russische Nervengas. Das heißt nicht Kasatschok, sondern Novichok. Und früher gab es sogar Rudolschok. Ostrzewski. And trouble in your brain. Anger you retain. Pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand. I can see your heart change. Wake up, no more nap. Your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need a hero, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you. Connect it all. Every day is a miracle. Connect back with the people. And all the people you miss. Running from the dead in the battle of cyberheads. You should think twice, cause they will make your brain melt. New device, better price, keep you feeling impressed. Stop it all, every day we'll live a miracle. Unpredictable, you don't need an upgrade anymore. Can't you see the link? Don't worry, I will teach you how to take the field to feel the thrill and touch it all. Why? All the good looking women sing along. I can't hear y'all. Never had someone to show me a love. Not like this before. To your sleeve, even if you got a weed. Can I get up? Can I get up? Can I get up? Out, out. Can I get up? Can I get up? Can I get up? Can I get up? Out, out. So all my niggas that ain't hit it from the back, who wanna have sex with no strings attached? Yo, can I get up? Can I get up? Can I get up? Out, out. Can I get up? Can I get up? Can I get up? Out, out. Engine number 9 on the New York Transit line. If my train goes off the track, pick it up, pick it up, pick it up. Let's go. Who in the night? Who in the night? Who in the night? Out, out. Who in the night? Who in the night? Who in the night? Out, out. Stop playing, keep it moving. Stop playing, keep it moving. Stop playing, keep it moving. Keep it moving. Ist Ihnen tatsächlich schlecht? Guten Abend, hier ist Ihr Peter Schornstein mit NRW Komplett. Wir beschäftigen uns heute Abend mit einem Thema, das insbesondere die Herzen vieler Frauen höher schlagen lassen wird. In Düsseldorf wurde vor kurzem der erste Friseursalon einer völlig neuen Generation eröffnet. Das, so heißt es hier, Hair Design Accident Center. Sozusagen das Spaßbad der Coiffeure, und initiiert wurde dieser Abenteuersalon, um es einmal salopp zu sagen, von unserem heutigen Studiogast, Frau Anna-Lena Alexandra Ivanova Meyer. Frau Meyer, ich begrüße Sie. Guten Abend, Peter. Frau Dr. Meyer, Sie haben ja bereits vor einigen Jahren hier in der Landeshauptstadt für Aufsehen gesorgt, als Sie den ersten Selbsthaarschneidesalon in Deutschland eröffneten. Warum jetzt dieses neue Geschäftsmodell? Sieh mal, Peter, früher hat es ausgereicht, vor allen Dingen die Damenwelt mit einem Haufen alter Zeitschriften zu ködern, in denen man nachlesen konnte, welche Teesorte in Buckingham Palace zum Erblinden der Queen und ihrer Kinder geführt hat. Und später hat man dann Kaffee oder Prosecco serviert. Nun war es an der Zeit, neue Wege zu gehen und sich den Herausforderungen zu stellen. Sie machen mich neugierig, Frau Doktor. Auf was muss ich mich denn einstellen, wenn ich Ihr Hair Design Excellence Center betrete? Auf die Kombination von Hairdressing mit einer anderen Challenge, also zum Beispiel einen Buzzcut in Kombination mit Climbing. Unter unserem Fachpersonal befinden sich ausgebildete Bergsteiger, die dir an der Wand einen völlig neuen Style verpassen, Peter. Also verstehe ich Sie richtig? Ich werde frisiert, während ich an der Kletterwand hänge. Peter, wenn du Höhenangst hast, dann geht das auch in der Vertikalen, also ein Medium to Long Length Style beim Biking. Im Ernst? Da sitzt jemand auf dem Gepäckträger, während ich mit dem Fahrrad durch ihren Salon rase und verpasst mir einen Fassonschnitt? Oder auch einen French Crop, wie du willst, Peter. Frau Doktor, aber da sind doch Unfälle vorprogrammiert. Haben Sie denn eine medizinische Betreuung an Bord? Brauchen wir nicht, Peter. Unsere Immobilie befindet sich direkt neben dem Krankenhaus. Also sozusagen ein Joint Venture. Frau Doktor, ich bedanke mich erst einmal für die Information. Komm vorbei, Peter, für kostenlose neue Frisur. Nein, danke. Du brauchst dich auch nicht zu bewegen. Wir haben einen hübschen Stuhl. Dort wirst du angeschnallt und bekommst mit ein wenig Strom lustige Strubbel, Peter. Peter Frisur, Peter. Nein, danke. Bearing face,

love song doesn't look bad. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Wieder Musik, ja. Kann nur Musik aus Flinger Nord sein. Baby, mach leider da. Die Musik aus Flinger Nord, furchtbar. Nach nur einem Werbespot sind wir gleich wieder für Sie da. Wissen Sie immer noch nicht, wohin im Urlaub? Ich dubiose jetzt. Reiseunternehmen dubios. Sie zahlen, wir fahren ab. An Bord unseres Reisebusses begrüßen Sie der Fahrer Fritz Fiasco und der Reiseleiter Detlef Debakel. Frage an unseren Fahrer. Warum kommt man mit Dubios schneller an als mit herkömmlichen Reiseunternehmen? Unsere Devise lautet, lieber tot als zweiter. Ich dubiose jetzt. Alle 12 Sekunden erschreckt sich ein Reisebusfahrer. Reiseunternehmen dubios, da ist was los. So So, das war jetzt zum Schluss nicht die Gruppe Postcoitus Castratus, das war Tame Impala. Ja, ihr Rübensüßchen, so schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@duesselwelle.de oder an katalamonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt es jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen fünften Freitag gibt, immer um 8:45, es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Ja, nächste Woche begrüßt euch ausnahmsweise an einem ersten Freitag mal Tony Walker mit Flora und Fauna aus Düsseldorf. Denn wir machen eine Woche Urlaub. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Euch ein schönes Wochenende und immer daran denken. Was Gutes kommt wieder. Genau. Das ist endlich. Ach du Schande. One breath away and there you will be, so young and carefree. Again you will see that place in time, so gold. Still away into that way back when you thought that all would last forever, but like the weather, nothing can ever and be in time. Stay gold, but can it be when we can see so vividly? Filled with sorrow and compassion, though not imagined, all things that happen.